Hi Kakadu-Fans, willkommen zu einer sommersonnigen Kakadu-Ausgabe mit Susanne. Heute erzählen wir euch von einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Winnie, einem Mädchen, und Ludwig, einer Katze. Nun sind Menschen-Katzen-Freundschaften nichts Neues, aber Ludwig ist ja auch keine normale Katze. Er kann sprechen und sogar dichten. Die Sonne scheint, Winnie, aufwachen. Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag, wie der Dichter sagt. Goethe. Und Ludwig kennt nicht nur die großen Dichter, er rettet Winnie sogar aus einer verzweifelten Lage. Und zuvor in unserer Geschichte testet Lotte ihre Eltern. Sind sie wirklich so modern und offen, wie sie immer behaupten? Also, viel Spaß mit dem Kakadu-Hörspiel-Nachmittag wünscht Susanne. Der Tag ist heiß und wolkenlos und kein Lüftchen rührt sich. Ich glaub, ich krieg nen Sonnenstich. Was macht man da bloß? Kinder, lasst uns baden gehen. Meine Zunge ist so schwer, kann sie kaum bewegen. Ich wünsch mir den Plitschplatschregen und Gewitterstürme her. Kinder, lasst uns baden gehen. Selbst das süße Himbeereis kann ich nicht mehr essen. Wie ich heiß, hab ich vergessen. Alles ist so heiß. Kinder, lasst uns baden gehen. Kinder, lasst uns baden gehen im Schnee. Kinder, lasst uns baden gehen. Ulf und Zwulf mit ihrem Vorschlag, wie ihr die Sommerhitze am besten überstehen könnt. Wir vom Kakadu haben noch einen anderen. Kühlt euch doch einfach mit unseren coolen Geschichten ab. Zum Beispiel mit der, die sich Mareike Wittbrot ausgedacht hat. Darin testet Lotte, wie modern und offen ihre Eltern wirklich sind. In der Erwachsenenwelt gibt es dafür auch einen Begriff, den der Toleranz. Und er bedeutet ganz grob gesagt, dass man andere Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Zum Beispiel Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Aber Toleranz ist natürlich auch im alltäglichen Leben gefordert. Zum Beispiel, wenn es um den neuen Liebsten geht, der den Eltern vorgestellt werden soll. Lotte betrachtete ihren liebevoll dekorierten Krokanteisbecher. Dieser Moment war ganz nach ihrem Geschmack. Im Café sitzen und auf ein spannendes Ereignis warten. Lottes Mutter zog einen Lippenstift und einen kleinen Spiegel aus der Tasche. »Findest du das nicht etwas übertrieben?« Vater sah sie strafend an. Der Junge ist 15. Aber auch er selbst hatte ein neues Hemd angezogen. Dicke Verpackungsfalten zogen sich quer über seine Brust. Die drei warten auf Lottes Schwester Rike und, was das eigentliche Ereignis war, auf ihren neuen Freund. Rike war 15 und seit einiger Zeit neu verliebt. Papa blickte auf die Uhr. Er war in Eile, aber das kannte Lotte schon. Zurzeit arbeitete er gerade an einem Artikel über Jugendliche. Normalerweise beschäftigte sich Papa sehr gründlich mit dem Thema, über das er schrieb, und alle Familienmitglieder wurden einbezogen. Über diesen Artikel jedoch hatte er noch nicht viel erzählt. Er kam gerade von einem Termin bei einem Drogenberater. Ob ein Drogenberater einen in Drogenfragen beraten würde, wollte Lotte wissen. Sie fand die Frage lustig. Mama fand sie auch lustig. Aber Papa erklärte, Drogenberater wären Leute, die Jugendlichen oder ihren Eltern helfen würden, ihr Problem besser einzuschätzen und wieder auf den richtigen Weg zu finden. Man ahnt gar nicht, wie wenig manche Eltern über ihre Kinder wissen. Mama sah ihn schräg von der Seite an. Aber Papa meinte, alles, was er bisher für diesen Artikel zusammengetragen hatte, hätte er schon vorher gewusst. Als Vater einer 15-jährigen Tochter könnte ihm da keiner viel Neues erzählen. Die meisten Eltern, die mit ihren Kindern Probleme hätten, wären schließlich auch nicht so tolerant wie sie. Lotte sah sie fragend an. Ihre Eltern liebten Fremdwörter im Gegensatz zu ihr. Tolerant heißt großzügig oder großmütig. Mama und Papa lächelten sich an. Und Lotte fand, sie waren ganz schön selbstgefällig. Lotte hatte sich schon manchmal mit Rieke darüber unterhalten, wie froh ihre Eltern eigentlich sein könnten, Kinder wie sie zu haben. Die so gut wie nie klauten, nicht sonderlich frech waren und meistens zu der verabredeten Zeit nach Hause kamen. Vor ein paar Tagen hatten sie versucht, ihre Eltern davon zu überzeugen. Die Eltern meinten, sie wären begrenzt zufrieden mit ihnen. Lottes Mutter riss sie aus ihren Gedanken. »Eigentlich schade, dass sich Rieke von Philipp getrennt hat. Ich fand ihn nett.« Vater nickte. »Die beiden haben sich doch ständig gestritten.« Am Nebentisch diskutierte gerade ein junger Mann laut mit dem Kellner über die Frage, warum er so lange auf sein nächstes Bier warten müsste. Der Kellner meinte, er sollte nicht so schnell trinken, dann würde es länger halten. Der junge Mann am Nachbartisch zog jetzt die ungeteilte Aufmerksamkeit aller drei Familienmitglieder auf sich. Seine grünen Haare waren zu spitzen Türmen gedreht und ragten in die Luft. Er hatte dicke Ketten um den Hals geschlungen und verschiedene Ohrringe im Ohr. »Wisst ihr, dass Alkohol eine viel häufiger benutzte Droge ist als alle anderen zusammen?«, sagte der Vater. Auch der junge Mann blickte zu ihnen herüber. »Und wenn das nun ihr Freund ist?« Mutters Stimme klang ängstlich. Und beide sahen plötzlich Lotte an, als hätte sie zu entscheiden, wer der Freund von Rieke sein sollte. Da beschloss Lotte, die Großzügigkeit ihrer Eltern zu testen. Sie nickte ernst. »Ja, das ist er.« Vater schüttelte den Kopf. »Bist du sicher?« Lotte nickte. »Ganz sicher.« Mutter fand, man sollte ihn an ihren Tisch bitten. Aber Vater hielt sie zurück. »Das kann doch nicht ihr Freund sein.« Mutter überlegte. »Aber warum nicht? Ist dir aufgefallen, dass sie auch lauter Ohrringe im Ohr trägt neuerdings und eine neue Haarfarbe hat?« Der Vater schüttelte den Kopf. »Sie färbt sich die Haare?« Jetzt wurde Mutter vorwurfsvoll, weil du nie zu Hause bist. »Gut, dann unterhalten wir uns mit ihm, solange Rieke noch nicht da ist«, meinte der Vater entschlossen. Er winkte dem jungen Mann zu und der nahm tatsächlich sein Glas und kam an ihren Tisch. »Junger Freund«, »darf ich mich vorstellen? Ich bin Riekes Vater. Ihre Mutter, ihre Schwester.« Der junge Mann gab allen die Hand. »Tja, also, der Vater wurde geschäftsmäßig. Da können wir schon mal ein paar Dinge im Vorfeld klären.« Lotte begann, die Sache peinlich zu werden. »Also, unsere Tochter...« Der junge Mann hob das Bierglas. »Ein Prost auf Ihre Tochter!« Vater sah ihn etwas befremdet an, hob aber dennoch seine Kaffeetasse. »Wie viel Bier trinken Sie denn so pro Abend?« Der junge Mann lächelte. »Ich trinke nur zum Abgewöhnen.« Und dann lachte er laut. Mutter blickte besorgt von einem zum anderen. Lotte spürte, wie Mutter unter dem Tisch heftig auf Papas Fuß trat. »Es ist nur so, wir würden Sie gern näher kennenlernen, wenn Sie der Freund unserer Tochter sind.« Der lächelte jetzt verständnisvoll. »Ah, verstehe. Sie wollen mich verkuppeln.« Er zwinkerte dem Vater verschmitzt zu. »Im Prinzip gerne, aber ich müsste die Süße erst mal sehen.« Jetzt musste Lotte schallend lachen. Und noch mehr, als sie in die betretenen Gesichter ihrer Eltern sah, die jetzt beide Lotte anstarrten. Zum Glück kam in dem Moment Rieke zur Tür herein und stürzte auf ihre Eltern zu. Sie strahlte und an ihrer Seite Philipp, ihr alter Freund. Oder ihr neuer Freund? Die Eltern umarmten ihn und Rieke herzlich. »Wir fangen noch mal von vorne an«, meinte Rieke. »Hab ich ihn euch damals eigentlich richtig vorgestellt? Also, das ist mein neuer Freund. Darf ich vorstellen? Philipp.« Lotte überlegte auf dem Heimweg, ob ihre Eltern nun tolerant sind oder nicht. Die Antwort fiel ihr nicht leicht. Sie entschied sich dafür, sie als begrenzt tolerant einzuschätzen. Und das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Immerhin haben die Eltern ja den fremden Typen mit den grünen Haaren angesprochen. Und das ist schon der erste Schritt, Vorurteile abzubauen. Und das wiederum gehört zur Toleranz unbedingt dazu. So wie in der Geschichte von Mareike Wittbrodt, die euch Christine König gelesen hat. Und hier kommen Rumpelstiel. Und auch sie haben sich zu dem Thema ihre eigenen Gedanken gemacht. Egal ob grüne, braune oder blonde Haare, wie ein Mensch ist, das ist das Wichtigste, meinen auch Rumpelstiel im Kakadu eurer Sendung mit dem Vogel vom Deutschlandradio Kultur. Nur viele Menschen interessieren sich überhaupt nicht dafür, wie die anderen wirklich sind. Sie leben einfach nebeneinander her. Und so läuft es auch zunächst in unserem heutigen Hörspiel Winnie und Ludwig. Winnie wohnt mit ihrer Mutter zusammen und die hat ziemlich viel Probleme. Und damit Winnie auch. Die Nachbarn kriegen das zwar mit, aber ansprechen tun sie Winnie und ihre Mutter nicht. Bis zu dem Tag, als Ludwig auftaucht. Der sprechende Kater. Ihr glaubt, das gibt es nicht? Na, dann hört einfach mal zu. Winnie und Ludwig. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott. Verdammtes Katzenvieh! Abschießen müsste man die alle! Streuen überall herum! Ey, da hat einer eine Katze überfahren. Wo? Davon. Ich kann sowas nicht sehen. Los, hin! Die arme Katze! Mensch, der ist einfach weggefahren. Die ist doch sowieso tot, die Katze. Aber die kann doch nicht einfach da liegen bleiben. Gleich ist sie ganz breit. Nein! Alle, Winnie, wegen so einem Katzenvieh. Was willst du mit einer toten Katze? Die ist nicht tot, die atmet noch. Guck doch mal. Nee, die hat bestimmt die Krätze oder so, wie die aussieht. Das ist ein Kater, Winnie. Wieso? Weil er Eier hat. Weißt du nicht, was Eier sind, Winnie? Hau ab, du altes Schwein. Sag das nochmal. Komm, Winnie ist Spinni, das wissen wir doch. Okay, Winnie will auch mal einen Kater haben, so wie ihre versoffene Mutter. Winnie hat einen Kater, dafür keinen Vater. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Blödmänner. Ey, pass auf, Winnie, dass du dich nicht ansteckst. Der hat bestimmt AIDS, das Vieh, das halbkrepierte. Kleiner, tut dir was weh? Kater. Katerchen. Jetzt kannst du erstmal hier im Keller bleiben. Da kann dir keiner was tun. Hier muss irgendwo eine Decke sein. Ja, hier. Schau mal. Da ist das schön warm, ne? Jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Ich komme bestimmt gleich wieder. Ich muss erstmal hochgehen. Solange ruhst du dich hier aus, ja? Ich bring dir dann was zum Fressen. Milch bringe ich dir. Bestimmt Milch. Und renn nicht weg, Katerchen. Ach, du kannst ja überhaupt nicht laufen, weißt du, Amma? Das wird schon wieder. Wirst du sehen. Das wird schon wieder. Bist bloß ein bisschen erschrocken, stimmt's? Tschüss, Katerchen. Winnie? Ja? Deine Mutter ist nicht zu Hause. Nicht so schlimm, ich hab den Schlüssel bei. Ach, weißt du, komm einfach mal zu mir rüber. Ich hab was mit dir zu bereden. Willst du was trinken? Ich hab mir gerade einen Kaffee gemacht. Vielleicht ein Kakao oder ein Saft oder eine Brause? Mir egal. Nein, ein Glas Milch. Milch, gut. So, bitte. Tja, weißt du, Winnie, es ist nämlich so, dass deine Mutter, die... Ach Gott, Kind, mein armes Kind... Ist er tot? Nein, nein. Wo ist er denn? Im Krankenhaus. Warum? Du weißt doch, Winnie, dass deine Mutter manchmal zu viel getrunken hat. Und heute... Ach so, sie war wieder besoffen. Sie hat dich doch oft geschlagen, hm? Stimmt's? Ach, bloß so. Dauert das lange mit dem Krankenhaus, Frau Meyerbrink? Ich fürchte ja, Winnie. Hast du noch irgendwo irgendwelche Verwandte? Na klar, mein Vater. Könntest du eventuell in der nächsten Zeit bei ihm wohnen? Das geht leider nicht. Er ist zurzeit in der Antarktis. Er erforscht die Atmosphäre, wegen dem Ozon noch. Ach so. Aber Mädchen... Das ist die Wahrheit. Ist ja schon gut. Weißt du, Winnie, es gibt hier ein Heim. Das ist sehr schön. Ein Heim für Kinder, die keine Eltern mehr haben. Aber ich habe doch meine Mutter. Es kann sehr lange dauern, bis sie wieder gesund ist. Du, soll ich dir helfen, ein paar Sachen zusammenzupacken, damit alles fertig ist, wenn morgen früh die Frau vom Jugendamt kommt? Morgen früh? Ja. Nun ist es doch so gekommen, wie meine Oma immer zu meiner Mutter gesagt hat. Du wirst dich noch mal totsaufen, hat sie gesagt. Dann stecken sie das Kind ins Heim. Du hast noch eine Großmutter? Klar. Aber das lasse ich nicht zu, hat sie gesagt. Dann kommt das Kind zu mir. Wissen Sie was, ich fahre zu meiner Oma, heute noch. Und wo wohnt deine Großmutter? Die wohnt an der See, in Meeresmühlen, Sandstraße 12. So, warte mal, das schreibe ich mir mal auf. Kann ich noch ein Glas Milch haben? Na also, jetzt guckst du ja wieder richtig. Na, du musst doch keine Angst haben. Komm, hier ist Milch. Siehste, das schmeckt dir. Ist doch nichts passiert vorhin, stimmt's? Jetzt bist du mein Kater. Ich werde für dich sorgen. Ich kümmere mich um dich. Du schnurrst ja. Das ist schön. Ach, Kater, wenn Katzen schnurren, fühlen sie sich wohl. Das weiß ich. Und wenn Kinder weinen, sind sie traurig, das weiß ich. Hast du das eben gesagt, Kater? Wer sonst? Du kannst sprechen? Das ist doch katzenleicht, Winnie. Es ist eben nur einer Katze nicht würdig, aber würde hin, würde er. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliches Verhalten. Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Warum weinst du? Weil ich ins Heim soll und nicht will. Oh, das verstehe ich. Ich war auch einmal in einem Heim. Na gut, man hat sein Fressen, aber sonst? Nee. Hast du keine Eltern? Doch, aber meine Mutter, die hat zu viel getrunken. Zu viel Schnaps, meine ich. Dass sie sich nicht mehr um mich kümmern konnte. Jetzt ist sie im Krankenhaus, deshalb. Und dein Vater? Der ist in der Antarktis. Hey. Das heißt, genau weiß ich das nicht. Ich denke mir das so. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Wer kennt schon seinen Vater? Denkst du vielleicht, ich habe meinen Vater gekannt? Vielleicht kannst du bei einer Freundin wohnen. Vielleicht bei Sabine? Hm. Nee, geht nicht. Ihre Mutter hat es nicht so gerne, wenn sie mit mir spielt. Ich bin nämlich nicht besonders klug in der Schule, weißt du? Da bin ich auch nie so richtig ordentlich und sauber angezogen. Na nun, nun, sauber halten könntest du dich schon etwas mehr. Darauf muss man selbst achten. Wie du siehst, habe ich mir auch schon allen Straßenschmutz aus dem Fell geleckt. Ach, überhaupt, bist du verletzt, Kater? Tut dir was weh? Keine Spur. Katzen sind zäh. Aber wenn du mich nicht von der Straße geholt hättest, wäre ich sicher überfahren worden. Du hast mir das Leben gerettet. War doch selbstverständlich. Wie heißt du eigentlich, Kater? Zuerst hieß ich Morle, dann Fritz, zuletzt Ludwig. Sag, also Ludwig. Gehörst du irgendjemand hier, Ludwig? Ich war schon bei 3 Familien. Daher die 3 Namen. Zuletzt lebte ich mit einer alten Frau zusammen. Das war eine schöne Zeit. Aber seit sie tot ist, schlage ich mich als streunender Kater durch. Da sind wir also beide ganz allein. Ja. Zu unserer Nachbarin habe ich gesagt, dass ich zu meiner Oma fahre. Ich habe aber keine Oma mehr. Du, Ludwig? Hä? Und wenn wir nun beide hier im Keller bleiben, bis meine Mutter wieder gesund ist? Keine schlechte Idee, Winnie. Ich find's ganz gemütlich hier. Sicher gibt's hier auch Mäuse. Das rieche ich. Ich fange welche und wir fressen sie gemeinsam. Ich esse doch keine Mäuse. Oh, entschuldige, daran habe ich nicht gedacht. Psst, da kommt jemand. Sauerkirschen, Pflaumen. Wo verdammt nochmal soll hier eine Büchse Ananas stehen? Blöde Idee, zum Abendbrot Ananas zu essen. Neue Moden, das. Was ist denn das? Ein Glas hausschlachtende Rotwurst von Emma. Ananas ist nicht neben mir Rotwurst. Schmeckt auch besser. Nee, das ist zu unsicher hier im Keller. Alle Augenblicke kann so ein Mensch kommen. Das war doch bloß der olle Herr Friedrich. Nur trotzdem. Wir müssen weg hier. Wohin, Ludwig? Das findet sich. Wir gehen einfach los, streuen ein bisschen herum. Irgendwo findet sich schon ein warmes Plätzchen. Aber es wird schon dunkel. Na und? Im Dunkeln kann ich am besten sehen. Ludwig. Ludwig, ich kann nicht mehr. Wohin gehen wir eigentlich? Wohin, wohin? Ist das nicht egal? Der Zweck ist nichts, die Bewegung alles. Verstehe ich nicht. Wer alles versteht, versteht nichts. Du sagst so komplizierte Dinge, Ludwig. Weil ich philosophiere. Nachts ist die beste Zeit dazu. Ich will aber nicht philosophieren. Ich bin müde. Ach, Winnie. Was bin ich für ein dämlicher alter Kater? Kinder gehören nachts ins Bett. Wir brauchen ein Bett für dich. Oh ja, ein Bett. Bloß wo? Momentchen. Das hier ist eine sogenannte Vorstadtsiedlung, stimmt's? Und da gibt es sogenannte Wochenendhäuser, auch Bungalows oder Dachas genannt. Wir mieten uns eins. Mieten? Vornehm ausgedrückt. Keiner hört's, keiner sieht's. Nachts sind alle Katzen grau. Komm, Winnie. Na, was habe ich gesagt? Tisch, Stuhl, Bett und so weiter. Alles vom Feinsten. Dazu ein voller Kühlschrank. Toll. Wie du das geschafft hast, Ludwig? Nun ja, ehrlich gesagt kenne ich mich hier etwas aus. Das ist das Wochenendhaus meiner ersten Familie. Reiche Leute, anspruchsvolle Leute, leisteten sich sogar ein Kätzchen. Aber als ich größer wurde, war ich ihnen zu anstrengend. Sie fühlten sich zu gebunden. Mein Gott, als wenn ich sie immer um mich herum hätte haben wollen. Sie gingen mir genauso auf die Nerven, wie sie sich selbst auf die Nerven gingen. Naja. Wenigstens setzten sie mich nicht einfach auf die Straße. Sie verschenkten mich. An wen? Diese Geschichte ist zu lang, um noch an diesem Abend erzählt zu werden. Ich hole uns jetzt was zu essen. Und dann schlafen wir erst mal. Soll ich den Fernseher anmachen? Na, mach mal. Soweit die neuesten Berichte aus dem Krisengebiet. Zurzeit dauern die bewaffneten Auseinandersetzungen noch an. Ein Bericht unseres Korrespondenten vom Ort des blutigen Geschehens erwarten wir in unserer Spätausgabe. Mach aus, Ludwig. Ja. Cola, Würstchen? Ja, danke. Und du? Bloß Würstchen. Kannst du mir mal eine Büchse Kondensmilch aufmachen? Klar. Ludwig, warum ist die Welt so? Warum gibt es immer noch Kriege? Weil sie nicht genug kriegen können, die Menschen. Sie brauchen immer wieder Kriege, um noch mehr zu kriegen. Ich sag dir, Winnie, wenn wir Katzen etwas zu sagen hätten, sähe die Welt anders aus. Das wäre schön, Ludwig. Sonne scheint, Winnie aufwachen. Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag, wie der Dichter sagt. Was? Wer? Welcher Dichter? Goethe. Ja, lernst alles noch in der Schule. Obwohl, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen. Sagt Goethe auch. Och, du wieso frierst ihr auch am Tage? Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Ist auch völlig unpassend. Denn Winnie, wir müssen weg hier. Heute ist Freitag. Und jeden Freitag kommt meine ehemalige Familie in dieses Wochenendhaus. Verwischen wir also unsere Spuren und nix wie weg. Wohin nur, Ludwig? Wohin, wohin? Wie ich sagte, zu neuen Ufern. Genau. Am Ufer beginnt das Meer. Ich will ans Meer. Dann fahren wir übers Meer bis ins antarktische Meer. Und wir helfen meinem Vater bei der Erforschung der Atmosphäre, damit dieses gemeine Ozon noch nicht noch größer wird. Nicht schlecht. Nein, ausgesprochen gut. Das heißt, wie war das doch gleich mit deinem Vater, Winnie? Ja, ja. Wo denkst du, Ludwig ist dein Vater? Nun, ich nehme an, dass er nachts auf den Dachfürsten der Mittelstraße entlang spaziert und mächtig lange Gespräche mit dem Vollmond führt. Nun, Und ich denke mir, dass mein Vater in der Antarktis mächtig am Forschen ist. Es muss doch was dran sein an dem, was wir denken. Jetzt bekommst du eine Eins, Winnie, im Fach Philosophie. Und nun gehen wir ans Schwerste. Wir setzen unsere Philosophie in die Praxis um. Ja. Ja, ich will sagen, wir setzen uns in Bewegung. Wo fängt denn das Meer an? Ich glaube in Rostock. Okay, let's go to Rostock. Warte mal. Da ist aber die Ostsee. Das ist ein Binnenmeer. Da geht's nicht weiter. In Geografie auch noch eine Eins. Danke. Aber wohin, wenn ich nach Rostock? Nach Hamburg. Genau. Da ist die Nordsee und von dort aus geht's weiter. Exzellent. Wer sagt eigentlich, dass du nicht klug bist in der Schule? Die Lehrer. Aha. Was die schon wissen. Also, Winnie, let's go to Hamburg. Wow! Bereitgestellt wird der D-Zug nach Hamburg. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante bei Einfahrt des Zuges. Du Ludwig, wir haben noch keine Fahrkarte. Was ist schon eine Fahrkarte? Ein lächerliches Stück Papier, eine bürokratische Erfindung des Menschen. Wollen uns auf die Fahrt begeben, das ist unser schönstes Leben. Ludwig, hör auf, das geht nicht. Eine Katze, die singt, fällt auf. Wir dürfen nicht auffallen. Okay, und nun? Nein, jetzt verdrinnen. Hey, halt mal deine Katze fest. So geht das doch nicht. Eine Katze gehört in ein Katzenkörbchen. Drängelte nicht so gnädig, sonst stecke ich sie in einen Menschenkörper. Das ist doch eine Unverschämtheit, was hier einreißt. Mal ehrlich, Ludwig, du musst etwas vorsichtiger sein. Entschuldige, es ist mir so rausgerutscht. Doch eine blöde Olle. Ja. Trotzdem halt dich zurück. Naja, wenigstens sind wir allein im Abteil. Zugfahren ist aber schön. Was machst du denn da, Ludwig? Ich versuche, die Bäume zu fangen. Welche Bäume? An denen wir vorbeifahren. Aber die kannst du doch nicht fangen. Das weiß ich auch. Wieso versuchst du es dann? Weil es mir Spaß macht. Aber du kriegst sie nicht. Mir doch egal, ich versuch's eben. Das ist wieder so eine Philosophie. Es heißt Philosophie, Winnie. Philosophie ist also das, was man versucht, aber was nicht geht. So ungefähr. Die Bäume jedenfalls sind da, oder? Na klar. Na los, dann mach mit. Wir fangen sie. Achtung! Da kommt einer. Achtung! Ja, gleich hab ich ihn. Wow! Nee. Siehste, so ist das. Aber da kommt noch einer. Achtung. Kontrolle. Was ist denn? Lass die Bäume, dann kommt der Schaffner. Na und? Du bist wohl noch nie Zug gefahren, Ludwig. Es ist Tatsache, das erste Mal, Winnie. Obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin, sozusagen. Aber es gefällt mir ausnehmend gut. Wir haben noch keine Fahrkarte. Fahrkarten sind eine bürokratische Erfindung. Ja, aber er kontrolliert, ob wir eine haben. Wer? Der Schaffner natürlich. Das ist ja noch bürokratischer. Typisch Mensch. Fahrkarten bitte, meine Herrschaften. Der schmeißt uns raus, dann stecken Sie mich ins Heim. Nicht solange ich bei dir bin, Winnie. Also, wo bewahren die Menschen ihre Fahrkarten auf? Na, in der Tasche. Ganz verschieden. Jackentasche, Handtasche, Portemonnaie. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ludwig! Nanu, kleines Fräulein. Reist du ganz allein? Ja. Das heißt, nee. Mit Ludwig. Mit Opa Ludwig. Aha. Bloß wissen Sie, der alte Mann raucht immer vor Zigarren im Rauchabteil. Das stinkt. Da bin ich hierher gegangen. Ist ja vernünftig. Fahrkarte. Hat Opa. Wo sitzt er? Im nächsten Waggon. Dann gehen wir jetzt mal zu ihm. Nee, ich will nicht. Sag mal, lügst du etwa? Bestimmt nicht. Ist bloß wegen dem Qualm. Also mein Fräulein, Bei mir qualmt's auch gleich. Danke, Ludwig. Da fällt mir ein, ich habe die Fahrkarte ja doch bei mir. Hier in der Handtasche. Sehen Sie? Nach Hamburg also? Ja, nach Hamburg. Das ist aber eine tolle Handtasche. Wie so ein kleines Mädchen. Echt Krokodilleder, was? Es ist ein Erinnerungsstück an die verstorbene Großmutter vom Opa Ludwig. An seine Frau natürlich. Du hättest aber eine Kinderkarte lösen können. Wie? Ach so, das habe ich Opa Ludwig ja gleich gesagt. Aber der alte Mann begreift es schwer. Naja, das Geld trotzdem reicht. Also dann, gute Fahrt. Danke. Er ist weg, Ludwig. Kannst wieder vorkommen. Wie war ich? Toll, wirklich. Woher hast du denn die Tasche? Dicke Frau, Krokotasche, Fuchspelz, keine Tierfreundin. Wollen wir mal sehen, was noch drin ist? Ludwig. Katzen sind neugierig, du nicht? Doch. Och, so viel Geld. Und 4 Tafeln Schokolade. Bleibt alles drin, zurück damit. Na klar, Geld macht sowieso nicht glücklich. Aber wir könnten der dicken Frau helfen, indem wir uns 2 Tafeln Schokolade rausnehmen. Helfen? Wenn sie die alle allein auffrisst, wird sie ja noch dicker. Klar. So, und nun flitzt los mit der Krokotasche. Lass dich nicht erwischen. Beeil dich. Bis Hamburg kann es nicht mehr weit sein. Diese Stadt ist zu groß und wir haben keinen Stadtplan. Wir gehen einfach immer der Nase nach. Es riecht nach Fisch. Wir sind gleich am Meer. Am Meer? Ja. Ah, was hätte ich jetzt Appetit auf einen schönen, knusprig gebratenen Fisch. Ich habe auch Hunger, Ludwig. Willst du noch ein Stück Schokolade? Nee, mir ist schon ganz schlecht von nur Schokolade. Das sag ich doch, Fisch muss her. Nette Lokale hier, was? Wollen wir irgendwo einkehren? Wir haben kein Geld. Dann verdienen wir uns welches. Wie denn? Hier stehen überall irgendwelche Leute rum, spielen Akkordeon oder Fiedel und singen was. Daneben liegt ein Hut und die Leute werfen Geld rein. Das wär's doch. Wie? Keine falsche Scham, Winnie. Herren, meine Herrschaften, hier sehen Sie, was Sie noch nie sahen, hier sehen Sie, was Sie auch noch nie hörten. Das muss natürlich du sagen, Winnie. Ich trau mich nicht. Ach, was, los, ran, los. Na gut. Heran, meine Herrschaften! Hier sehen Sie, was Sie noch nie sahen. Hier hören Sie, was Sie noch nie hörten. Das Lied von unserem zutiefst menschlichen Kastenjammer. Fang du an, Ludwig. Es liegt im Windstärken 10, derweil wir an dieser Ecke stehen. Es sträubt dem Kater sich der Bart. Wann endlich geht's auf große Fahrt? Wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan. Und trotzdem geht es nicht voran, weil es uns an einem fehlt. Wir haben kein Geld. Seht mal, eine singende Katze. Na und, da hinten steht einer mit einer singenden Säge. Aber die Katze singt doch so schön. Na Firlefanz, kommt, wir brauchen unser Geld selber. Eine Katze und ein Kind stehen hier im kalten Wind, der um alle Ecken weht, während ihr vorübergeht. Wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan, und trotzdem geht es nicht voran, weil es uns an einem fehlt. Wir haben kein Geld. Erinnert irgendwie an den frühen Brecht, findest du nicht? Ach, weißt du, diese Gradlinien sozialen Anklagen, die sind ja nur wirklich out. Aber dieser animalisch-menschliche Unterton, weißt komm du? Komm endlich. Ludwig, sie gehen alle vorbei. Ja, gut, wir müssen ihm Zahn zulegen. Wie steht's mit deinem Englisch, Winnie? Haben wir erst das erste Jahr. Das reicht. Englisch ist in und easy. Los, lass es uns versuchen. Hello, we here. And you, wo seid ihr? We need money, give us money. Money is a life like honey. Das heißt, honigfarben ist die Welt, hat man nur ein bisschen Geld. Danke, Leute. Thank you. Der Wind mit Stärke ziehen, weil wir an der Ecke stehen. Der Wind mit Stärke ziehen, weil wir an der Ecke stehen. Also, für mich Pommes frites mit einem großen Rotbarschfilet mit gerösteten Mandeln und Cola. Schon notiert. Und für mich Rotbarsch ohne Pommes frites, ohne geröstete Mandeln, Natur sozusagen. Und wenn Sie ein Schälchen Milch hätten. Schon nee. Katzen werden hier nicht bedient. Wo gibt's denn sowas? Ich denke, ihr seid eine Weltstadt. Chef? Chef? Was ist denn, Heim? Da ist eine Katze, die will Rotbarsch, Chef. Ja, kann sie denn bezahlen? Der Chef fragt, ob sie bezahlen können. Wenn ich nicht bezahlen könnte, würde ich ja nichts bestellen. Was ist denn nun? Ja, die Katze sagt, wenn sie nicht bezahlen könnte, würde sie ja nichts bestellen. Dann geht das in Ordnung, Hein. Das Essen kommt gleich, die Herrschaften. Na also. Ich bin der Freddy. Angenehm, ich bin der Ludwig. Und ich die Winnie. Na, angenehm. Ich hab nix gegen Katzen. Ludwig ist ein Kater. Ja, umso besser. Trinken wir ein Bier, Ludwig. Kellner, ein Bier für Freddy. Danke, Kumpel. Meine Heuer ist alle. Aber morgen geht's wieder auf große Fahrt. Dann gibt's wieder Mäuse. Mäuse? Sozusagen. Einmal Rotbarsch mit Pommes frites, gerösteten Mandeln, einmal Rotbarsch Natur, eine Cola, ein Bier, ein Schälchen Milch. Na, dann auch Prost und guten Appetit. Ihr gefällt mir, Leute. Du bist auch nett, Freddy. Erzähl mal was von den Mäusen und von der großen Fahrt. Ja, morgen geht es los. Ziemlich weit auf der alten Erdkugel. Passt bis an die Antarktis. Oh, hörst du? Ludwig! Ausgezeichnet, dieser Rotbarsch. Freddy, hör mal. Das trifft sich aber. Dahin wollen wir auch. Wir müssen da zu einem Mann, der erforscht die Atmosphäre wegen dem Ozonloch. Stimmt's, Winnie? Ja. Tja, das ist mal eine ausgesprochene Schweinerei mit dem Ozonloch, ne? Wird größer und größer und keiner kümmert sich drum. Mein Vater schon. Dein Vater? Ja. Kellner, noch ein Bier für Freddy. Sag mal, Freddy, gäbe es denn eine Möglichkeit, dass du uns beide, Winnie und mich, mit auf das Schiff kriegen könntest? Verstehe. Wegen dem Vater und dem Ozonloch, ne? Ja, eine Bordkatze kriegen wir schon irgendwie unter. Und dein Kind? Tja, lass mich mal überlegen. Einen Durst habe ich heute. Kellner, noch ein Bier für Freddy. Chef, die Katze bestellt egal weg Bier. Ja, wenn sie bezahlen kann, geht das schon in Ordnung ein. Ja. Schiff. Mit dem ganzen Meer und so? Bordkatze ist kein schlechter Beruf, ehrlich. Und der dass Benedikt auch hier untergebracht hat. Ist ausgesprochen super, was? Ja, Ludwig? Du hast mir immer noch nicht die Geschichte erzählt von deiner zweiten Familie, der sie dich dann geschenkt haben. Ach, das ist schnell erzählt. Ich denke, das ist eine lange Geschichte. Es war eine lange Geschichte, aber man kann sie kurz erzählen. Na, mach mal. Die Bungalow-Familie schenkte mich, damals hieß ich noch Morle, dem Kind meiner zweiten Menschenfamilie. Das nannte mich Fritz und hatte mich sehr lieb. Doch leider hatte es eine Katzenallergie. Allergie? Was ist denn das? Wenn man zum Beispiel in Gegenwart einer Katze husten muss, wenn einem davon die Augen tränen, die Nase läuft, man fast erstickt, kurz, wenn man es nicht aushält, mit jemandem zusammenzuleben, den man eigentlich gern hat. Das ist eine Allergie. Ob meine Mutter auch eine Allergie gegen mich hatte? Sie hat mich auch lieb gehabt und trotzdem so viel gesoffen. Ja, also, das kann man nicht vergleichen, Winnie. Denn mich wollten sie einschläfern lassen wegen dieser Allergie. Das hätte deine Mutter doch nie gemacht. Nein, das nicht, nie. Na, siehst du. Und ich bin ihnen damals ausgerissen. Zuerst landete ich im Tierheim und dann habe ich als Ludwig bei der alten Frau gelebt. Und alles andere weißt du. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich dich nicht gefunden hätte, Ludwig. Hey, Ludwig. Sieh mal, da treiben schon Eisschollen auf dem Meer. Ob das die Antarktis ist? Es ist doch schon ganz kalt. Ich friere, Ludwig. Warum friere ich so? Nimm mich in den Arm, Winnie. Ich wärme dich. Ja, Ludwig. Da hinten, Ludwig. Da hinten kann man Land sehen. Land voller Eis und Schnee. Da steht ein bärtiger Mann, Ludwig. Das ist mein Vater. Er winkt. Er winkt. Er freut sich, dass ich zu ihm komme. Hey, Papa. Hallo, ich komme. Oh, du mein Gott, Herr Friedrich. Sowas aber auch, sich im Keller zu verkriechen. Hallo, Papa, ich komme. Ja, sowas hat sie gesagt. Als ich runterkam, die arme Kleine, sie hat mich überhaupt nicht erkannt. Sie soll ja wohl hohes Fieber gehabt haben, wie der Arzt sagte. Bloß gut, dass Sie noch rechtzeitig gefunden haben. Das ist es ja, Frau Meyerbrink. Ich habe sie gar nicht gefunden. Wieso? Der Arzt hat doch gesagt, dass Sie... Ja, ja. Aber ich bin nur in den Keller gegangen, weil... Also, Frau Meyerbrink... Ich rasiere mich heute früh überm Waschbecken in der Küche. Da höre ich draußen was mauzen. Was heißt mauzen? Heulen. Jammern habe ich's gehört. Oh Gott. Was ist denn das für ein gottverdammtes Katzenvieh, denke ich. Was hat das in unser Haus zu suchen? Ich also raus. Tja, da sitzt so ein alter, struppiger Kater im Flur. Tja, ich versuche ihn zu verscheuchen. Aber er, paar Schritte weg und mauzt und jammert wieder. Also, zum Stein erweichen. Tja, verscheuche ich ihn wieder. Er wieder paar Schritte weg und wieder jammert und mauzt er. So was? Da bin ich ihm nach, bis in den Keller. Tja, und so hab ich sie gefunden. Der liebe Gott hat dem Kind geholfen. Nach sein. Aber gewesen ist der Kater. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, Frau Meyerbrink. Ach, ich mache mir ja solche Vorwürfe. Ich dachte doch, sie wäre zu ihrer Oma gefahren und alles hätte seine Ordnung. Ein, zwei Wochen im Krankenhaus, hat der Arzt gesagt, dann ist alles wieder gut. Alles wieder gut. Ach, Herr Friedrich, wenn das nur so einfach wäre. Tja, alle haben wir es gewusst hier im Haus, wie schwer es die Kleine hatte. Und da muss erst ein Kater kommen. Nee, das darf's nicht geben, sowas. Es gibt mehr Dinge zwischen Erd und Himmel, als sich ein Menschenhirn ausdenken kann. So jedenfalls sagt es der Dichter. Recht hat er. Was sagten Sie da, Herr Friedrich? Der Kater. Da ist er wieder. Sowas. Mietz, Mietz, Mietz, Mietz. Kater, du Guter, komm doch mal her. Nun komm schon, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz Winnie und Ludwig, ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott. Dramaturgie Christina Schumann. Es spielten die Winnie Nadine Völker, den Kater Ludwig Otto Sander, die Nachbarin Frau Meierbrink Elsa Grube-Deister, den Nachbarn Herrn Friedrich Fritz Marquardt, Frau auf dem Bahnhof Irma Münch, Schaffner Horst Lebinski, Kellner Hein Lothar Tarelkin, der Chef Peter Borgelt, der Matrose Freddy Kurt Nolze. In weiteren Rollen Amina Gusner, Jörg Seyer, Gerald Schale, Irmelin Krause, Florian Martens, Ulf Hausschild, Michael Engel, sowie Björn Mattes, Malte Burkhardt, Ulrike Heine und André Zankel aus dem Ensemble der Sprecherkinder. Komposition und Schlaginstrumente Hermann Nehring, Gitarre Rainer Roloff. Schnitt Dagmar Loke, Ton Gertraude Page, Regieassistenz Ingrid Hausschild, Regie Barbara Plensart. Produktion Funkhaus Berlin 1991.